Anlage 5. Rechtfertigungsversuch des Kardinals Faulhaber gegenüber dem Volksgericht. Ursprünglich hatte ich die Absicht, mit einer Richtigstellung der von General Ludendorff gegen mich erhobenen unwahren Anklagen und Angriffe bis zum Schlusse des Prozesses zu warten. Da ich aber von mehreren Seiten höre, dass meine abwartende Stellung missdeutet wird, gebe ich folgende Erklärung ab. Erstens. Nach den Flugschriften der Völkischen Bewegung, Folge 2, Seite 12, zitierte General Ludendorff eine Pressenachricht, Kardinal Faulhaber stünde hinter dem Plan, Bayern und Österreich zusammenzuschließen. Ich habe niemals und nirgends diesen Plan gehabt und habe von dieser Pressenachricht, die während meiner Amerikareise erschien, erst aus dem Prozesse erfahren. Zweitens, nach der gleichen Quelle, Seite 13, behauptete General Ludendorff, ich hätte die Versenkung der Lusitania auf meiner Amerikareise als völkerrechtswidrig bezeichnet. Ich habe auf meiner Amerikareise niemals und nirgends die Versenkung der Lusitania als völkerrechtswidrig bezeichnet und halte das gegen alle nachträglichen Verdrehungen einiger Zeitungen aufrecht. Drittens, im gleichen Zusammenhang behauptete General Ludendorff, ich hätte in Amerika über die Schuld am Kriege nicht so gesprochen, wie es die überwiegende Mehrheit des deutschen Volkes als Wahrheit ansieht. Ich habe niemals und nirgends in Amerika über die Schuld Deutschlands am Kriege gesprochen. Viertens, wenn die auffallende Zeitangabe des gleichen Satzes, ich sei während des Fuchs-Machhaus-Prozesses in Amerika gewesen, die Auffassung erwecken oder wiedererwecken soll, ich hätte Grund gehabt, diesen Prozess auszuweichen, so wäre das eine weitere unwahre Behauptung. München, 14. März 1924, gezeichnet Kardinal Faulhaber. Meine Gegenerklärung. Am 18. Verhandlungstage vor dem Volksgericht München erhielt General Ludendorff das Wort zu folgender Erklärung. Erstens, es ist eine unrichtige Behauptung, wenn Kardinal Faulhaber zitiert, ich hätte ausgeführt, Kardinal Faulhaber stehe hinter dem Plan, Bayern und Österreich zusammenzuschließen. Zweitens, ein authentischer Wortlaut der bekannten Rede des Kardinals in New York ist trotz verschiedener an den Kardinal herangetretener Bemühungen in der deutschen Presse nicht veröffentlicht. Darum sind Missverständnisse über einige Redewendungen selbstverständlich und an und für sich nicht ausgeschlossen. Kardinal Faulhaber hat sich mit dem Lusitania-Fall und dem deutschen Einmarsch in Belgien befasst. Nach der New Yorker Staatszeitung hat Faulhaber diese beiden Fälle, den Lusitania-Fall und den deutschen Einmarsch in Belgien, als Verbrechen verurteilt. Diese Zeitung schreibt unter Bezugnahme hierauf: Und was den Eindruck seiner Keulenschläge der Wahrheit noch erhöhte, war die Tatsache, dass er nicht anstand, auch seinem eigenen Volke offen und unverblümt die volle Wahrheit zu sagen. Der Kardinal verurteilt die eingangs erwähnten Akte militärischer Natur als Verbrechen. Der Kardinal selbst bezeugt in einem Briefe vom 30. Juli 1923 an die Münchner Augsburger Abendzeitung, dass er über diese beiden Fälle gesprochen hat. Er schreibt, die Zwischenbemerkung über den Einmarsch in Belgien und die Versenkung der Lusitania habe ich in meiner Rede in New York, Brooklyn mit voller Überlegung und in klarer Voraussicht der üblichen Nachreden gemacht. Leider kann ich die Vorgeschichte dieser Bemerkung aus Gründen der Diskretion nicht veröffentlichen. Die Gruppe Deutschvölkischer, die Ihnen von New York, Brooklyn aus einen Protest sandte, leistete dem Deutschtum in Amerika schlechte Dienste. Das evangelische Sonntagsblättchen aus meiner anderthalbstündigen Rede nur diese Zeilen abdrucken und politische Säuglinge meine Rede in Widerspruch mit Admiral Sims bringen, beweist mir aufs Neue, dass den Deutschen nicht mehr zu raten und auch nicht mehr zu helfen ist. Mit vorzüglicher Hochachtung, gezeichnet M. Faulhaber. Demgegenüber steht fest, dass die Rede des Herrn Kardinals in Amerika und Europa als den Deutschen abträglich empfunden worden ist. Ich konnte mich da auf viele Zeitungsstimmen, zum Beispiel Berliner Lokalanzeiger, wenn ich nicht irre, Nummer 223 von 1923 beziehen. Der Lusitania-Fall und der Einmarsch in Belgien haben die öffentliche Meinung in den Vereinigten Staaten, besonders gegen Deutschland, erregt. Die Versenkung der Lusitania war aber gerade von dem Admiral Sims endlich als völkerrechtlich bezeichnet worden. Wenn sich nun Kardinal Faulhaber in irgendeiner Form gegen die Versenkung wendet, und das war eben geschehen, so wird damit die Rechtmäßigkeit der Versenkung neuerdings in Zweifel gezogen und wieder als völkerrechtswidrig gestempelt. Anders vermag ich mir auch heute nicht, selbst nach der Erklärung des Kardinals Faulhaber, den Fall zurechtlegen. Dem Einmarsch in Belgien wird bekanntlich in der Welt die Schuld an dem Eintritt Englands in den Krieg beigemessen. Er wird überdies noch als eine besonders schwere völkerrechtswidrige Handlung angesehen, mit der die Entente dank der Unfähigkeit von Bethmanns in den Vereinigten Staaten eine besonders heftige Propaganda gegen uns trieb. Selbst als amerikanische Schriftsteller in tiefem Verständnis für die Belange Deutschlands diesen Einmarsch als notwendig und rechtmäßig erklärten. Wenn nun Kardinal Faulhaber diesen Einmarsch als Verbrechen oder auch nur als Fehler bezeichnete, sprach er damit eine Ansicht aus, die die übrige Mehrheit des deutschen Volkes als nicht gerecht empfindet. Drittens, nicht richtig ist es auch, wenn Kardinal Faulhaber anführt, er, Faulhaber, halte das nämlich, dass die Versenkung der Lusitania völkerrechtswidrig sei, gegen alle nachträglichen Verdrehungen einiger Zeitungen aufrecht. Davon ist nichts gesagt. Viertens, wenn endlich der Kardinal aus dem zeitlichen Zusammenhalten seiner Amerikareise mit dem Fuchs-Machhaus-Prozess Schlüsse zieht, die ich nicht gezogen habe, obschon ich mich im vaterländischen Interesse offen ausgesprochen habe, so bedauere ich das. Mir lag daran festzustellen, wie die ultramontane Politik gleichzeitig in Deutschland und Amerika unserem Vater abträglich wirkt, um dadurch recht deutlich zu erklären, wie ich in dieses Unternehmen hineingekommen bin, und das war mein Recht. Ende des Buches.